Es ist kein leeres Wort, kein ohne Grund erregtes Hoffen, was euch der Fleiß als euren Lohn gezeigt. Obgleich der harte Sinn ihr Unvergnügen schweigt, wenn sie nach ihrem Tun ein gleiches Glück betroffen. Ja, zeiget nur in der Astrea durch den Fleiß geöffneten und aufgeschlossenen Tempel an einem so beliebt als teuren Lehrer, ihr ihm so sehr getreu als wie verpflichten Hörer, der Welt zufolge ein Exempel, an dem der Neid, der Ehre, Glück und Fleiß vereinten Schluss verwundern muss. Es müsse diese Zeit nicht so vorübergehen, lass durch die Glut der angezündeten Kerzen die Flammen eure im ergebenen Herzen den Gönnern so, als wir